Hi. Good morning. Guten Morgen. Now, let's talk about some of the reasons why we lack so much experience. Lass uns über einige Gründe sprechen, warum wir so viel Mangel an Erfahrungen haben. One of the reasons, of course, is because we don't understand our position. Natürlich ist einer der Gründe, weil wir unsere Position nicht verstehen. Do you know, if you don't understand your true positions, you will never have experience of the supernatural. Wenn du deine wahre Position nicht verstehst, wirst du nie wahre Erlebnisse im Übernatürlichen haben. Do you know, listen. Weißt du, hör zu. I was in a meeting once in Virginia. Ich war einmal in einem Meeting in Virginia. And I lived in America then. Damals lebte ich in Amerika. And I was preaching in this meeting where people from different churches participated. Und ich predigte auf diesem Meeting, an dem Leute aus verschiedenen Kirchen teilnahmen. And suddenly in the middle of my sermon a man got up angrily and muttered some words and walked out. Plötzlich mitten in meiner Predigt stand ein Mann wütend auf, murmelte einige Worte und ging hinaus. And I found out that he was a pastor. Und ich fand heraus, dass ein Pastor war. So I tried to find him later and see why upset him so much. So versuchte ich ihn später zu finden, herauszufinden, was ihn so geärgert hatte. And here is what I found out. Und folgendes habe ich herausgefunden. In my message, of course, in the right context. In meiner Botschaft, natürlich im richtigen Kontext. I made this statement. Machte ich diese Aussage. The word in the name of Jesus are not a magical formula in the end of your prayer that moves heaven. Die Worte im Namen Jesu sind keine magische Formel, die am Ende deines Gebetes den Himmel in Bewegung setzt. People mainly use it as a religious phrase that has no power. Meistens brauchen Menschen dies als religiöse Redewendung, die jedoch keine Kraft hat. The man was so upset about it. Und der Mann war so sehr darüber verärgert. Look. Schau. Do you need to use in the name of Jesus to cast out the devil or to heal the sick or to do anything? Musst du im Namen Jesu gebrauchen, den Teufel auszutreiben oder die Kranken zu heilen oder irgendetwas zu tun? Not if you understand your position. Nicht, wenn du deine Position kennst. And this is what so many Christians struggle with. Und damit haben so viele Christen zu kämpfen. When Jesus was using the phrase in my name, als Jesus die Redewendung in meinem Namen brauchte, he was not saying whatsoever that you use a magic formula at the end of a prayer. Sagte nicht, dass eine magische Formel am Ende des Gebetes benutzt. But he was talking prophetically about what will happen through the finished work of the cross. We will be in Christ. Aber sprach prophetisch über das vollbrachte Werk am Kreuz, das geschehen wird, dass wir in Christus sein werden. You see, when I married Debbie, siehst du, als ich Debbie heiratete, her name changed from Debbie Hill to Debbie Hirtler. Änderte sich ihr Name von Debbie Hill zu Debbie Hirtler. So here's what I did. Ich machte also folgendes. I went to a bank in town. Ich ging zu der Bank in der Stadt. And I said I wanted to change the name of our bank account. Und sagte, dass ich den Namen unseres Bankkontos ändern will. Our bank account is no longer in the name of Reinhard Hirtler. Unser Bankkonto lautet nicht mehr auf den Namen Reinhard Hirtler. From now on it's in the name of Reinhard and Deborah Hirtler. Von nun an lautet es auf den Namen Reinhard und Deborah Hirtler. She was now in my name. Sie war jetzt in meinem Namen. That was positionally her place. Dies war von der Position her ihr Platz. So all she had to do is go to the bank and say, alles was sie tun musste war zu der Bank zu gehen und zu sagen, this account number, diese Kontonummer, it used to be 66837, war 66837. So she would walk in the bank, sie ging also zur Bank, and she would say, account number 66837, I want 500 Austrian shillings please. Und sagte, dass sie vom Konto 66837 500 österreichische Schilling haben will. And they gave it to her. Sie gaben es ihr. She didn't have to use my name because she was now in my name. Sie musste nicht meinen Namen verwenden, da sie in meinem Namen war. Positionally you were in Christ, but it has to become an experience. Von der Position her bist du in Christus, jedoch muss es für dich zu einer Erfahrung werden. Every single Christian in the world is in Christ. Jeder einzelne Christ auf der Welt ist in Christus. But very few Christians are in Christ experiential. Aber wenige Christen erleben dieses in Christus sein. So how can you experience your position in Christ? Wie kannst du deine Position in Christus erleben? Look, let's go back to 1 John 5:20. Schau, lass uns zurückgehen zu 1. Johannes 5:20. First of all, you have to perceive who you are in Christ. Als erstes musst du wahrnehmen, wer du in Christus bist. There are people who don't even perceive this because they don't want to study or they don't want to know the truth. Da gibt es Menschen, die dies nicht einmal wahrnehmen, weil sie nicht studieren wollen oder weil sie die Wahrheit nicht wissen wollen. I had a pastor try to start a theological argument with me. Ich hatte einen Pastor, der mit mir eine theologische Diskussion beginnen wollte. He tried to convince me that we are all sinners saved by grace, but I believe we are saints, perfect in Christ. Er versuchte mich davon zu überzeugen, dass wir alle Sünder sind, die durch Gnade errettet wurden. Ich jedoch glaube, dass wir Heilige sind, vollkommen in Jesus. He started this discussion with me. Er begann also diese Diskussion mit mir. And he's a very, very, very close friend. Und er ist ein sehr, sehr enger Freund. You know what I said? Weißt du, was ich sagte? Listen, I'm not willing to discuss this with you. Hör zu, ich bin nicht gewillt, dies mit dir zu diskutieren. And this is why. Und das ist der Grund. Because you're trying to convince me that I'm a sinner saved by grace. I don't want to be convinced of that. Weil du mich überzeugen wirst, dass ich ein Sünder bin, der aus Gnade errettet wurde, und davon will ich nicht überzeugt werden. Because if I believe I'm a sinner saved by grace, I will struggle the rest of my life with sinful habits. Denn wenn ich glaube, dass ich ein aus Gnade erretteter Sünder bin, dann werde ich den Rest meines Lebens mit sündhaften Gewohnheiten zu kämpfen haben. Thank you. Danke dir. That's not the experience I want. Das ist nicht die Erfahrung, die ich will. So there are people who don't even want to perceive their position in Christ, and then you're stuck. That's all. You will be stuck there. So gibt es Menschen, die nicht einmal ihre Position in Christus wahrnehmen wollen, und dann steckst du an diesem Punkt fest. But then there are other people who actually have perceived it. Und dann gibt es andere Menschen, die es in der Tat wahrgenommen haben. Now they're trying to experience it, but they never take the second step. Und jetzt versuchen sie es, dies zu erfahren. Sie haben jedoch nie den zweiten Schritt gemacht. It's not enough for you to perceive it because it's in the Bible. Es ist nicht genug, es wahrzunehmen, weil es in der Bibel steht. You have to come to an understanding through meditation. Also, du musst durch Meditation zu einem Verständnis kommen. So meditate on who you are in Christ. So meditiere darüber, wer du in Christus bist. Meditate that his authority is your authority. Meditiere darüber, dass seine Autorität deine Autorität ist. You know, I remember the first thing that gripped me when I began to make this journey here from perceiving to understanding through meditation and then through experience. Ich erinnere mich, was mich als erstes ergriff, als ich mich auf diese Reise machte vom Wahrnehmen zum Verstehen durch Meditation und durch Erfahrung. I was, I don't know, maybe 19 years. Ich war, glaube ich, 19 Jahre alt. And it was 1 June 14, 12. Und es war 1. Johannes 14, 12. Do you know what I did? Weißt du, was ich tat? I would literally, in my prayer time, I would sit sometimes 2-3 hours and I would simply meditate on how I heal the sick, how cripples walk, how blind see, how deaf ears are open, how broken bones are restored instantly. Während meiner Gebetszeit saß ich buchstäblich 2-3 Stunden und meditierte darüber, wie ich Kranke heile, wie Lahme gehen, wie Blinde sehen, wie Taube hören, wie gebrochene Knochen sofort wiederhergestellt werden. And the one that the Lord said to me. Und dann sagte der Herr zu mir, if you don't get out of your chair and go out and lay your hands on the sick, you're never going to experience what you've been meditating on. Wenn du dich nicht aufmachst, aufstehst und den Menschen die Hände auflegst, dann wirst du nie erleben, worüber du meditierst. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tomorrow we continue. Morgen gehen wir weiter.